Sicherlich werden die meisten von Ihnen den Einladungen gefolgt sein. Und es wird Ihnen aufgefallen sein, das fettgedruckte Wort auf der Einladung, nämlich Advent singen. Was heißt überhaupt Advent? Das Wort Advent kommt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt Ankunft. Advent steht für die Zeit der Vorbereitung des Festes der Geburt Jesu Christi, aber auch für die Zeit der Erwartung auf die Wiederkunft unseres Herrn. Und gerade beim Feiern des Advents bezeugen wir damit, dass wir in dieser Erwartung stehen. Wir warten auf den Herrn Jesus Christus. Dieser Jesus, der vor circa 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist, wird wiederkommen. Und nicht als kleines Kind, sondern als der König der Herrlichkeit. Doch wer ist dieser König der Herrlichkeit für dich persönlich? Welche Konsequenzen hat es für dich und mich, wenn er kommt? Hat er überhaupt Anspruch auf mich, auf meine Zeit, auf mein Leben? Wie kann ich vor ihm bestehen? Nun lasst uns gemeinsam nach Antworten auf diese Fragen suchen, indem wir aus dem Worte Gottes den Psalm 24 betrachten, den ich nun vorlesen möchte. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt und das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist dieser König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist dieser König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre.